Oh, da sitzt wer. Occupied. Ja. Ich wollte dir nur die Schläge ersparen. Prakash ist verschollen. Nach der Scholle vorgestern Abend, ich sag verschollen. War keine Scholle. Man kriegt doch ohne Schollen Schollohren. Scholle, Scholle. Na gut, sind wir wieder bereit? Yes. Alle gut? Alle schlecht? Alles gut? Die Holländer, bevor die in Gang kommen. Die Holländer sind lang, das sind die längsten in Europa, habe ich gesehen. Obwohl sie gar keine Berge haben, über denen sie gucken müssen. Dann laufen die Berge. So, auf zum Gefecht. Wir haben ja Gott sei Dank keine Themen hier, sonst müssen wir sie abarbeiten. Bon dia. You really look like Spanish already. So, irgendwelche Fragen von gestern übrig geblieben? Oder irgendeiner was verstanden gestern? Gefährliche Frage. Hast du irgendwas verstanden gestern? Okay, dann neue Fragen. Lalit, du hast was. Siehst du da? Hast grad, aber wenn einer so Luft holt. Muss ich heute auf dich hinrichten, oder was? Du musst mich hinrichten, das gelingt dir. Es ist schwer, dass sich Fragen entwickeln in der Atmosphäre von so vielen Paradoxen. Geschichten. Also müsste eigentlich ganz einfach sein, weil dann kommen wir einfach raus. Ach so. Ja, wenn das eh immer kreuz quer geht, einfach frisch von der Leber. Wenn man noch eine hat. Ich meine, es wäre ein Wunder, wenn hier einer sitzen würde, der keine hat. Eigentlich ist das so, sagen wir mal, bei mir ist viel Chaotisches im Kopf und wenn das das hält nicht lange durch. Also in der Atmosphäre bleibt nicht viel. Meinst du, kannst du nicht sammeln, die Dinger? Das ist ganz, ganz schwer. Das ist öfters mal ein Ansatz und jedes Mal dasselbe. Schon der Versuch ist strafbar und wird mit Chaos bestraft. mit ein bisschen Abstand ein paar Tage danach, dann, ah, die Hitze doch, da war es doch endlich mal die da, die du schon immer stellen wolltest. Ist wie bei den Frauen. Immer dann, wenn man das richtige Wort findet, sind sie weg. Dann sagen sie hinterher immer, der redet nicht mit mir. Männer brauchen halt ein bisschen mehr Zeit zum Sammeln. Die geht nicht so spontan. Die sind ja vorsichtig, die wissen ja, was kann Konsequenzen haben. Das falsche Wort zur richtigen Zeit ist eh gefährdend, habe ich heute mal gehört. Aber hier doch nicht. Wir sind so unter uns. Sind wir doch nicht so verknüpfelt. Oder mache ich hier so eine Schulatmosphäre? So. Obwohl in der Schule fragt denn der Lehrer, ne? Das klappt nicht. Nee, das ist es nicht. Weder angenehm noch unangenehmer Zustand, aber auch wenn ich weiß, dass ich jetzt nichts mit anfangen kann oder mit tragen oder sammeln oder collecten kann, von dem, was ich eben nicht tragen kann, was nicht habbar ist, greifbar, ist irgendwie ein dicker Hunger, der davon nicht genug haben kann. Und ein hungriger Dicker? Ja, genau, wie auch immer. Ein dicker Hunger. Ja, so. Und ein Teil will eigentlich einen Bogen drum machen und auf der anderen Seite zieht es mich auch wieder wie magisch dahin und ich kann nicht anders. Und das ist ein Teil Scheiße und ein Teil Scheiße. Scheiße. Das ist plötzlich. So viel. Ja, und jetzt? Ja, da ist nichts mit jetzt. Und? Gut, das war die Lage der Nation. Lagebericht zur Nation. Und wenn du schon gefragt hast. Du hast gestern gesagt, der Hunger hört nie auf. Ja, eben. Stimmt das? Ich ist mir noch nicht so ganz. Wie ist dieses. Du nimmst es, ich glaube, du nimmst es ein bisschen zu persönlich, weil er könnte bei dir vielleicht, wenn überhaupt, stoppen. Bloß, was ist mit dem ganzen Bewusstsein um dich rum? Ja. Jeder nimmt es immer für sich persönlich oder sieht, bei irgendeinem hat es aufgehört. Aber du siehst dann ihn, aber alle, die da um ihn rum sind, die noch hungrig sind, wo das Bewusstsein halt noch hungrig ist, die siehst du nicht. So hast du gemeint. Du guckst immer nur auf den einen, bei dem es möglicherweise zweifelhaft aufgehört hat. Okay. Schon das ist zweifelhaft, dass es da keinen Hungrigen gibt. Also wenn ich sage, wenn da einer sitzt und sagt, da ist zwar Hunger, aber kein Hungriger, den traue ich absolut nicht. Also einer, der auch aufgehört hat zu suchen, also ich habe die Suche gefallen gelassen oder so, traue ich nicht, absolut nicht. Weil es ist halt, möglicherweise temporär und ist was Neues. Und weil es was Neues ist, kann auch wieder sich ändern. Also es ist ganz fragil, der ganze Show. Bei Karl auch? Bei Karl mehr sogar, ich suche mehr heute als früher. So. Meine Ruhe nach dir. Von solchen Fragen. Ich schaff's aber nicht, wisst ihr? Ich krieg's so gar nicht hin. Wer will sich so an solchen Fragen schon stellen? Ich doch nicht. Überhaupt Fragen stellen, Antworten finden für etwas, was gar keiner braucht. Jetzt versuche ich nächstes Jahr ganz aufzuhören. Warum versuchen? Ja, weil ich nicht weiß, ob ich schaffe. Ne? Schauen wir mal, dann sehen wir ja. Ja, ich sag's. Sollen wir dir helfen? Ja. Sollen wir dir helfen? Ich ich sag den Leuten immer, kommt nicht wieder, dann habe ich meine Ruhe. Komm, ist das recht. Aber ich kann machen, was ich will. Wenn ich vielleicht sagen würde, kommt doch, kommt, bitte, bitte, ich brauche euch. Vielleicht würde dann keiner mehr kommen. Aber das kann ich nur, ich kann nicht so gut täuschen. Das wäre zu viel Arbeit. Vorzumachen, dass ich euch brauche. Nein, ich meine, es ist. Jeder denkt, er könnte Pläne machen und versuchen oder könnte Dings, aber das, was dann kommt, ist immer das, was kommt. Aber nicht wie du dir. Und wenn es mal gerade passt, dann denkst du, es kommt deshalb, weil du es so wolltest oder versucht hast. Nee, nee. Keine Chance. Also suchen bringt nichts, nicht suchen bringt auch nichts. Also trotzdem kann man es nicht stoppen. Es hört nicht auf. Und da bin ich auch nicht der Erste, der das sagt. Das hat dreimal, das hat mir sehr gerne. Self-Inquiry, also die Selbsterkundung des Selbst nach sich selbst, ist die Art und Weise, wie sich selbst realisiert. Sein sucht nach Sein in der Verwirklichung von Sein. Und das hört nicht auf, das hat auch nie angefangen. Also Frieden sucht nach Frieden in der. In jedem Moment ist die Intention zum Frieden gerichtet. Also Frieden hat die Intention zum Frieden. Und das ist immer die Suche nach Frieden. Aber Frieden wird Frieden nicht finden, weil Frieden Frieden nicht verloren hat. Also was soll da aufhören? Weil es ist ja Frieden. Mehr Frieden geht ja gar nicht. Und doch suchst du nach Frieden. Und warum auch nicht? Scheinbar macht Spaß. Nicht für jeden, ne? Genau, nicht für jeden. Das war gerade bei mir auch. Ja, ich habe es gerade ausgesprochen. Ich habe es gerade aufgefangen da und habe es hier ausgesprochen. Ja, ist halt, wenn du mich fragst, da ist Moment für Moment, der nächste Moment ist genauso Frieden wie der davor. Da kann gar nichts, den kann gar keiner stören. Es gibt keine Störung darin. Es gibt, aber sobald du eben, was auch immer, als relatives Wesen nach Frieden strebst und deine Harmonie brauchst, in Verhältnis für was anderem, ist nie Frieden. Also das, was du bist, ist immer Frieden, da gibt es gar kein Kommen und Gehen, und das, was du dir vorstellst zu sein, wird immer ein Krieg sein. Da gibt es keine Brücke dazwischen. Nix. Und was ist mit den Menschen, die jetzt überhaupt gar keine Affinität haben, zu dir zu kommen? Und die gehen zum Fußballspielen. Und da denken sie, kriegen da den Frieden. Die gehen in die Kirche, die gehen in die nächste Bar, die gehen in die Kneipe, machen eine Kneipkur. Und jeder geht dahin, weil er eine Unruhe in sich hat und möchte zur Ruhe kommen. Okay. Überall, das ist ja nichts. Jeder heiratet, um Ruhe zu finden, aber was findet er? Ich sag's nur, meistens ja, silberner Kriegsveteranentreffen, goldene Kriegshochzeit. Frieden kriegen ist unmöglich. Und durch Frieden schaffen, ohne Waffen. Oh. Was haben wir nicht alles für einen Scheiß durch den Kopf gehen lassen? Hat schon jemals einer geschafft? Interessantes Wort, Frieden kriegen. Frieden kriegen, ja. Jeder Soldat, den du fragst, warum er kämpft für den Frieden. Es gibt keine anderen, es gibt nur Friedenskämpfer. Das ist immer das hehre Ziel. Und für Frieden bringst du alle um. Die Taliban bis zu den Dings da und immer der beste Grund, wen umzubringen. Ich, den Nachbarn auch. Ich will meine Ruhe haben. Wie sagt man in Deutschland, es kann keiner in Frieden sein, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ne? Ja. Den gibt es immer, überall. Auch im Bett manchmal. Immer öfter. Im Nachbarbett. Dann geht man lieber in die Nachbar. Ne? Ich sitze hier nur und sage, in dieser relativen Traumwelt von was auch immer du dir vorstellst, wirst du das nicht finden, was du bist. Das ist nun mal. Aber du versuchst es halt immer wieder. Und das kannst du niemals aufhören. Also das Bewusstsein kann nicht aufhören, sich zu lieben, und die Liebe zu sich selbst, nämlich zu seiner Natur, ist nicht erfüllbar. Also was tun? Hat sich nie erfüllt und wird sich nie erfüllt. Und wenn ich sage, Buddha war der größte Versager, weil er es selbst zugegeben hat, hat er das erkannt. Dass er das, was er sucht, nie finden wird, nämlich sich selbst. Und im Nichtfinden von dem, was du bist, darin zu ruhen, ist da in dem zu ruhen, was du bist. Und komischerweise, dann ist das, wo du da immer gesucht hast, ist, war immer da. Das ist ja nichts Neues. Ich kann nur darauf hinweisen, aber lange da vorne halt deine Aufmerksamkeit auf diese traumhafte, was auch immer, dann bist du halt im Krieg verwickelt. Aber das macht dich auch nicht weniger. Und wenn ich dann sage, du musst trotz der Verwicklung sein, was du bist, weil du bist es auch. Weil darauf zu warten, dass die Verwicklung mal aufhört, da könntest du ewig warten. Aber ich kann ja nur, was kann ich überhaupt? Hinweisen, aber nicht. Die Erfahrung kann ich dir nicht bringen, dass du bist, weil ohne die Erfahrung, dass du bist, wirst du gar nicht hier sitzen können. Ohne die Erfahrung, dass du bist, gibt es gar keine Verwicklung oder Verwickeln oder was verwickelt werden könnte. Also ohne die absolute Erfahrung deines Daseins, deines Seins, wäre es gar nicht möglich, dass du überhaupt irgendeinen Scheiß da vorne baust in dieser Traumwelt. Aber diese Erfahrung, dass du bist, ja, die ist ja dann wieder überlagert. Die ist nicht überlagert. Wie kann man die überlagern? Ja, aber von was? Ja, dann müsst ihr dauernd. Und die ist doch dauernd. Ja, ist dauernd. Die ist sogar da, wenn du nicht da bist. Aber die Sinne haben nicht den Kontakt. Das hat doch mit den Sinnen noch nichts zu tun. Ja, eben nicht da. Warum haben die Sinne damit zu tun? Ja, nichts eben. Ja, also. Was ist mit deinen Sinnen? Ja, von Sinnen. Du bist von Sinnen, ja. Abgesinnt. Brauchst du wieder Absinth? Ja. Auch das. Na, man möchte immer irgendwas eben, man möchte es greifen, ja. Und dann? Nix. Greifst immer in die Leere, überall ist Leere. Ja, aber da ist dieses. Ja, ist immer da. Ja, diese Gier. Ja. Wenn ich sage, der Geist ist immer gierig nach sich selbst und wird sich selbst nie finden. Du musst trotz des Gastes Geist sein, was du bist, aber nicht, weil der Geist was gefunden hat. Mhm. Mit seinen Sinnen dann irgendetwas erfahren hat, wo er dann dran glaubt, dass es das wäre. Also du musst in der Anwesenheit eines unrealisierten Geistes und eines realisierten Geistes das sein, was du bist. Mhm. Weil das wechselt ständig. Manchmal versteht er, dann ist er ruhig, und dann ist wieder ein Missverständnis da, dann ist er wieder unruhig. Aber in beiden Fällen bist du das. Und der Geist ist wie ein Wechselbalg. Der wechselt ständig zwischen Verstehen und Nichtverstehen. Zwischen Wissen und Nichtwissen. Dann ist er ein wissender Geist und ein nichtwissender Geist. Ein kleiner Geist und ein kosmischer Geist. Was auch immer. Er wechselt ständig seine. Ja. Aber das, was du bist, wechselt doch da drin nicht. Und er täuscht dich immer, täuscht immer was vor. Will immer deine Aufmerksamkeit, weil nur davon lebt er. Und wenn er nicht wissend ist, dann sagt er, ich pass schon auf. Nächste Woche bin ich wissend. Lass mich noch ein bisschen fummeln. Ich mach das schon. Aber guck auf mich. Beobachte mich. Ich mach dir den dreifachen Salto, Erleuchtungssalto. Nächste Woche. Mit dem Guru. Dann wird's passieren. Gib mir noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich werde schon schaffen. Und dann du. Naja, okay. Bist ja großzügig, ne? Lässt ihr noch ein bisschen da. Und wenn er dann sein kosmisches Ding realisiert hat und in seiner Glorie da ist, und kann er auch nur in seiner Glorie sein, weil du ihn wahrnimmst. Aber dann, wenn du dann denkst, okay, dann haben wir es jetzt, dann dreht er wieder um und wird das Gegenteil. Damit du wieder, oh, was ist jetzt passiert? Was ist los? Mach. Du kannst dem Ding nicht trauen. Das Bewusstsein ist so ein Fallensteller und weiß immer genau, wie es dich kriegt. Du kommst nicht raus. Weil das ist die Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Und du kannst nicht aufhören, dich zu lieben in diesem Traum. Du liebst den Liebhaber, das Lieben und das Geliebte in deiner Aufmerksamkeit, weil ohne dich gäbe es sie gar nicht. Ohne deine Großzügigkeit, der Absolutheit, ja, fuck it. Darum sage ich selbst schuld. Du kannst keinem anderen die Schuld geben, dass da ein Tugendnichts da vorne rummacht. Der hat er nichts zu bieten. Der ist vollkommen leer, der Geist, das Bewusstsein. Es macht dich nicht mehr, nicht weniger. Es ist ein vollkommen leeres Getümmel von sensationellen Bums. Nichts drin. Und doch kriegst du das Ding nicht los. Also der Gast, der morgens also da ist, wenn du wach bist, diese Wachheit schon ist ein Gast. Das ist die Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Und du wirst nicht aufhören können, dich zu verwirklichen. Du verwirklichst halt dich als der Dummkopf, als der du dich dann erfährst. Das nennt man Geist, kleiner Geist, großer Geist, irgendwas Geist. Da geht sich selbst sogar am meisten auf den Geist. Wem will man sonst auf den Geist gehen? Gibt es einen zweiten Geist? Du brauchst einen Flaschengeist, damit der eine Geist dann ruhig wird. Na, ich sitze hier nur und sage, du kannst dir nicht entkommen. Das ist meine, also die grundlegende Message, also Botschaft. Du kannst dem nicht entkommen, was du bist. Das wird immer anders sein, aber durch das Anderssein wird das, was du bist, nicht anders. Mehr ist nicht. Du zeigst dich dir selbst immer anders, aber indem du dich anders dir selbst zeigst, wird das nicht anders, was deine Natur ist. Also dein Wesen ist nie verändert worden durch die Art und Weise, wie es sich verwirklicht. Und du hast keine Chance, das zu beeinflussen, weil das alles schon fertig ist. Keine Chance. Und alles schon passiert. Deswegen habe ich mir den Hintern wund gesetzt und jahrelang und solche Sachen. Ich meine, ja, und genau das musste ist, so sein. Ja, und genau das musste so sein. Mhm. Weil so war, war es eh so. Jetzt drüber nachzudenken, ist eh schon spät. Das ist ja Wahnsinn. Ich Idiot. Mia culpa. Ja, aber ging es irgendwem besser? Das tröstet mich ja nicht. Das weil du sitzt, wenn du nicht mehr sitzt, dann sitzt du als ein anderer da. Ja, genau. Das ist halt das ist kein Problem, das ist nun mal das Sein, das ich als Dichter, also als Beatrice dahingesetzt, dann sitzt dann als eine andere Trixe da. Ist ja lustig. Es ist mehr als lustig. Das nennt man Komödie. Das Sein hat schon tausendmal als wer anders da gesessen, dann setzt es sich dann wieder als Johannes dahin. Und der Johannes denkt, ich bin der Erste, der jetzt hier sitzt. Das ist immer einmalig. Ich bin die Erste, die das gedacht hat. Ich bin als die Einzige, die zornig ist jetzt. Immer unikat, ne? Immer fühlt man sich als einzig Wahres. Vor mir war nichts und nach mir die Sinnflut. Ich bin das Wichtigste auf der Welt. Ja, und das geht jedem so. Dieses Gewicht, das lässt dich, dieses kleine selbstmitleidige Göttlein, was sich so wichtig, apart und einmalig fühlt. Das ist die Hölle, in der sich Gott selbst stürzt. Er kann nichts dagegen tun. In seinem Höllenfeuer von Wichtigkeit wird er zu seinem eigenen Teufel und möchte aus der Hölle raus. Er möchte aus seiner Hölle raus. Der Teufel möchte aus der Hölle. Gut, viel Glück wünsche ich dir noch. Glück auf. Geh in den Berg und finde raus, dass du da nicht bist. Das ist das Bergerlebnis. Tunnel. Und schnell. Tunnel, tu schnell. Ja, das war die Anfang der Frage, weil er denkt auch, wenn es nicht sein soll, weil jeder hat dann ein Vorbild oder ein Ramana oder ein Jesus oder irgendein, der hat es doch geschafft. Wenigstens der muss doch das geschafft haben. Bei dem muss doch Ruhe sein. Die Stille von Ramana, das war doch. Der war doch ruhig, ja, nach 5 Stunden morgens in der Küche rumschuften mit seinen Dingen, hat er dann morgens um 7 da ganz still gesessen und entspannt Nun kamen dann die Westler und haben einen entspannten Ramana gefunden. Vollkommen in seiner Stille, müde vom Reiskörner zählen, die seine Sklaven runtergefallen lassen haben. Die Geschichten, die liest man in den normalen Büchern vom Ramana Ashram nicht. Da muss man dann nach Saduam gehen oder zu seinen, was auch immer, sogenannten Weggefährten aus der Zeit, die dann eher die Hintergründe mal zeigen, was so das Leben im Ashram so normal war. Dieser Tyrann in der Küche, der wirklich alle durch die Gegend gejagt hat, bis zum geht nicht mehr. Und die mussten. Ja, und danach war er müde, wie Christa. Ich mache das auch jeden Morgen. Die Küchenfee. Naja. So oder nicht anders. Das hätte ich auch gerne. So oder nicht anders. Ja, gut. Noch was, Beatrix? Nee, langt. Ja, aber es ist doch wirklich, wenn sogar ein Franz von Assisi oder irgendein, jeder saß da und dachte, es wäre jetzt für ihn und das Einzige und das Einmalige und ich bin jetzt und für mich ist das so und die Vögel sprechen nur zu mir und was auch immer. Warum soll es dann irgendwem anders gehen? Es ist immer einmalig und ist immer das Wichtigste. Das Nächste, du bist immer verliebt in das Nächste. Nichts ist dir wichtiger als das Nächste. Und das Nächste ist immer das erste Gewahrsein, dann der Körper und das ausgerichtet auf dieses eine Vehikelchen hier. Das ist das Wichtigste in dem Moment. Es gibt nichts anderes. Und dann ist man das Zentrum des Universums und nichts zählt mehr als ich. Ist ja auch so, du bist nun mal das, was, das Einzige, was. Aber geschickt eingeführt. Geschickt verarscht. Das nennt man Selbstverarschung. Unendlich. In so vielen Ärschen sitzt immer das Selbst und verarscht sich selbst. Und sitzt darum. Und fühlt sich immer als einmaliges Sitzer. Meine Meditation, meine Konzentration, mein, ich lese das Buch jetzt für mich und das ist jetzt der, ja, es ist ja auch so. Unikate. Ab in die Karte. Die Einmaligkeit in dem Moment. Aber dass das nur eine Facette ist, eine kleine Geschichte von einem kleinen Ich. Ein kleines Fragment von einer unendlichen Torte. Mit und ohne Frack. Bist du nur ein Fragment. Frack. Bist ein Frack. Ein Frack. Frack ohne Frack. Frack. Das ist die seltene Sache, wo ich mal wohin muss. Ganz allein. Lieber lesen, weil lieber nicht. Grüße meine Tante. Ja, jetzt wissen wir jetzt alles. Hallo Demi, hallo Demi. Ja. Besonders du, ne? Christa. Alles meine Schwester schuld, die hat wieder Früchte eingekauft. Ich wusste, wenn ich morgens meinen Mixer anschmeiße, muss ich öfter auf Toilette. Das bringt sofort die Nieren, alles geht in Schwung. Blöde. Das ist ja eigentlich auch gut. Ach, aber. Die Küchenfee wieder. Aber nicht, wenn ich hier alle 5 Minuten dann beim Talk auf Toilette muss. Da bedanke ich mich aber. Danke. Das ist echt eine Verrückte. Vielleicht macht er irgendwo das Fenster auf? Ja. Nee? Na gut, wisst ihr? Es hört sonst keiner auf mich, aber dann hört auch keiner auf mich. Bleibt halt so, ich gewöhne mich dran. Nee, da sitzt ja auch wer. Sitzt überall wer. Also bei mir ist gleich. Nee, lass mal, das kommt genug rein. Ist nur, wenn man reinkommt. Wie auf dem Bauernhof. Das kenne ich vom Kuhstall auch. Wenn man frisch reinkommt, ist es noch sehr dominant, aber nach einer Minute ist man selbst Kuh. Also ist das das? Man riecht nichts mehr. So, wo war ich bei der Einmaligkeit? Aber es ist eine Falle, der kann man kaum entkommen. Ne? Dass man das wirklich so persönlich nimmt und so einmalig für sich so als Identifikation, das ist Wahnsinn. Ne? Dass das so extrem in diesem Tunnel, wenn man da drin ist, dass das seine Realität wird. Das ist mein Tunnel, meine Erfahrung, mein Ding, dieses kleine Mein, was so extrem vollkommen da ist. Diese Besitzer, Dornrehen sind Indien ganz direkt von diesem Besitzerknoten. Den man, wenn man dran arbeitet, macht man ihn nur noch fester. Und wenn man nichts tut, passiert auch nichts. Der ist gekommen und der kommt und geht. Der ist bei der Geburt, wenn das anfängt, ist der da, der Besitzer fängt an. Und dann hört der Besitzer auf, also er hat sein Ablaufdatum. Der ist eigentlich jetzt, wenn er da ist, schon weg. Diese Einmaligkeitserfahrung ist schon verschwunden eigentlich, weil es irgendwann aufhört. Also hat sie gar keine Realität. Sie ist aber trotzdem da und du kriegst sie nicht weg. Du kannst sie nicht zerstören, weil sie gar keine Substanz hat. Ist ja nur eine Idee. Ist ja nur eine Art und Weise, wie man sich wahrnimmt. Verrückt. Aber was tun? Warum kommen wir hierher? Was? dieses Gewicht. Er übt für den Sarg. Habt ihr schon gesagt? Da ist auch halt die Luft rausgegangen. Weil im Sarg gibt es nicht so viel Luft, da übt schon mal. Ist die Luft ausgegangen? Ich habe denselben Satz in einem Atemzug zweimal sagen müssen. Der kriegt keinen Satz mehr zu Ende. Merkst du das? Doch, weil die Luft ist alle in die Füße gegangen. Da wird er. Er raucht zu viel, der kriegt die Sätze nicht mehr zurecht. Luft weg. Was hast du gesagt? Warum kommen wir hierher? Wer kommt hierher? Guck mal um dich. Nee, guck mal um dich. Bist du wieder genau gewesen, ne? Ja, wenn man sowas sagt, wenn man schon so eine generelle Aussage macht, dann muss man das wirklich für kämpfen. Wenn man sagt, darum komme ich hierher, dann ist man, okay. Aber wenn man das generalisiert, ist man schon ganz schön nah am Buchschreiben. Weil dann weiß man ja, warum wer kommt und was ist, dann hat man ja eine Ahnung. Und wenn man eine Ahnung hat, muss man ein Buch schreiben. Das ist gefährlich. Das ist eigentlich, wäre deine Berufung gewesen. Aber Bücher schreiben. Also, wo waren wir? Warum? Wir müssen eine Rundfrage machen. Warum kommst du? Warum kommst du? Der eine sagt dann, ich wollte nur mal kommen, was da los ist. Der andere, ja, ich weiß sowieso nicht, warum ich überhaupt aufstehe morgens, aber vielleicht weiß Karl das. Gut. Noch was? Nee? Na gut. Noch was neu? Von Wohnst du auf der Insel? Ja? Nee, da, neu. Ihr beiden nicht, ihr nicht da. Ich wohne auf Menorca. Ah, Menorca. Der ist ruhiger, ja. Glaube ich, ne? Entschieden ruhiger. Ja. Aber da, ja, ist schön da, ne? Also was würdest du sagen, warum? Ruhig! Mit denen kannst du nichts mehr machen. Da ist Hopfen und Malz verloren mit der Bande hier. Du sagst ein verkehrtes Wort und schon lachen sie sich tot. Das ist, wundert mich jetzt, dass so lange durchgehalten hat bis jetzt. Weil er vorhin kurz mal was gefragt hat, hat er sich jetzt hat er den Damm gebrochen. Es ist wie in Deutschland das Wasser, jetzt kommt es in die Städte. Ja. Ist unmöglich, ne? Ja, was hat dich hierher gebracht? Das Buch Karl. Ja. Ich war in Hamburg in der Bücherei, um von König Paxos ein Buch zu kaufen und fand dein Buch da auf. Dann nehme ich mal mit. Ja, und dann jetzt bin ich hier. Jetzt sitzt du hier, ja. Der Toni, ja. Ja, das ist schon länger her. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe in dem Buch. Ich bin auch furchtbar, ich habe es nie gelesen. Das Gleiche, was du jetzt sagst. Ja, nein. Ich wollte es nur wieder hören. Das Karussell dreht sich rundherum. Wenn der Knopf gedrückt ist. Ich habe immer die Befürchtung, irgendwann lacht er sich tot. Immer Gnade, Gnade. Sie geht immer aus dem Körper raus und er lacht sich tot. Die sind 35 Jahre jetzt, sie aus dem Körper raus und er lacht sich tot. Was? Nee, es war ja von Anfang an so. Resultat? Ja, besser lachen als heulen. Beides. Steckt eigentlich heulen genauso an wie lachen? Nee. Doch. Mich nicht, bei mir geht das, funktioniert das nicht. Nee, nicht so stark. Nee. Also bei mir kommen öfter traurige Leute rein. Was? Das ist doch Begräbnis, wenn so die Heulweiber sind. Nein, da muss ich am meisten lachen. Die tun ja nur alle so. Das steckt doch nicht an. Man bezahlt die dafür, dass die heulen. Das ist ihre Aufgabe. Das geht nicht von selber. Die heulen sich da rein. Da muss man schon ganz schön sich anstrengen. Da muss man an alle Scheiße seines Lebens auf einmal denken. Nicht, dass da einer weggegangen ist, man denkt eigentlich an sich dann, man denkt an sein kleines, mitleidiges, wichtiges. Und dann fängt man an zu heulen, nicht wegen da, dem, der auf der Bahre da liegt. Da hat noch keiner drum geheult. Nie. Nur ich muss alleine bleiben. Warum hat er mich verlassen? Es geht immer um den hier, den Idioten. Nicht um den, der da liegt. Den verflucht man ja noch, dass er abgehauen ist ohne einen. Ja, ist oder nicht? Ja, unterschreiben. Man heult um keinen Menschen, man heult immer um sich selbst, um keinen anderen. Und um sich selbst lachen ist dann nicht so schlecht. Ne, Suse? Ne, wie heißt das? Heulsuse? Oder eine Lachboje? Finde ich gut, eine Lachboje. Unter lauter Heulern können Sie sich dran festhalten. Na gut, hast du eine Frage aus dem Karl-Buch? Wenn alles Sein ist. Ja, nach Buddha. Buddha hat das gesagt. Du auch. Ich sag, ich bin einverstanden. Jede Existenz ist... Dann brauchen wir nichts mehr, dann ist doch alles klar. Dann ist kein Problem. Das meine ich ja. Wenn alles Leid ist, ist kein Problem. Nur wenn eine Sache möglicherweise die Hoffnung, also dann nicht, dann ist es die Hölle. Wenn alles die Erfahrung von Hölle ist, Hölle. Okay. Allein die Idee von Himmel, die macht die Hölle unerträglich. Weil Himmel gehört zur Hölle. Also Himmel ist so ein Department von der Hölle. Oder umgekehrt. Also eigentlich ist immer ein höllisches Vergnügen. Bloß öfter kann man nicht über sich selbst lachen und dann hat man ein Problem. Dann fängt man an zu heulen. Aber in der göttlichen Komödie gibt es eigentlich keinen Heulgrund. Den hat man nur, wenn man einen Grund hat, da zu sein. Die Grundlosigkeit kennt keinen Grund für irgendetwas. Aber sobald man Grund hat, hat man einen Sinn. Aber all das, wenn es unerträglich wird, hilft. Ja, das Einzige, dass es wirklich nie aufhört, das Unerträgliche, auf einmal ist nichts mehr zu tragen mehr. Aber allein der Versuch, es tragen zu wollen, das lässt ein Leider entstehen. Also nur dann bist du unterm Leiden am Leiden. Wenn du die Hoffnung hast, dass Leiden irgendwann mal aufhören könnte, dann gibt es ein Leider. Aber in der Hoffnungslosigkeit gibt es Leiden, aber wo findest du einen Leider? Wo ist er? Den findest du nie. Wenn du nach ihm guckst, ist er eh weg. Der ist ja nur als Idee da. Also dieser Discomfort nennt man das hier, diese Erfahrung von Relativität. Von Zweiheit, ist ja irgendwas Unangenehmes. Die wird man nicht los. Und jede Art von Erfahrung ist unangenehm. Jede. Und wenn jede Erfahrung unangenehm ist, was soll's? Egal wie sie ist. Auch die Erleuchtungserfahrung ist unangenehm. Also auch das süßeste Geschmack, den du schmecken kannst, ist im Verhältnis zu deiner Natur bitter. Wenn alles bitter ist, nur in Variationen von Bitterheit, so war's. Alles super. Da ist Frieden und war immer da. Bloß wenn du denkst, da gibt es in irgendeinem sensationellen Erfahrungsprozess von irgendeinem Ende, von Erleuchtung, da ist die Rettung, dann bist du am Untergehen. Dann bist du ständig am Luftschnappen und am Bist du ständig am Suchen. Ständig am Jappen und Ding und tauchst runter, gehst hoch in die Höhe und bist am Arbeiten. Also das, die Faulheit selbst ist die Rettung. Das zu sein, was du bist, die Faulheit selbst und nicht irgendetwas, was da rummacht. Weil das Sein hat nie was gemacht. Das ist echt das Faulste, was man sein kann. Also, was zu tun? Weiter surfen. Ja, ich denke mir eigentlich, dass es mir egal ist, ob es irgendwann mal aufhört oder nicht, aber passiert nichts. Passiert nichts? Ja, warum sollst du aufhören? Ja. Es surft nun mal gern. Der stille Genießer ist unkillbar, den kriegst du nicht kaputt. Und das Sein genießt alles. Da gibt es keinen Moment, wo das Sein nicht genießt. Stilles Genießen ist immer da. Und in diesem stillen Genießen, da ist nun mal auch jede Variation von was immer sein kann. Und für den Genießer ist natürlich nicht alles genießbar. Wer kann sich ja noch nicht mal selbst genießen. Aber dann versucht der Genießer, sich zu genießen, indem er sich als genussfähig macht oder indem er sich genießbar macht. Der Liebhaber möchte sich erstmal selbst lieben. Dann arbeitet er sein ganzes Leben daran, dass er sich selbst mag. Und er weiß, er kann sich nie mögen. Weil allein die Notwendigkeit, dass er sich mag, ist schon, hasst er schon. Dass er überhaupt eine Not da, Notwendigkeit hat von irgendwas. Also von diesem Genießer ist eigentlich immer nur Hass. Der Seiende hasst jeden Moment, dass er ist. Das ist Teil des Leids. Also der Seiende hasst jeden Moment seines Seins. Ja, da guckst du. Es gibt eigentlich nur Hasserfahrungen. Es gibt eigentlich nur einen Hasser, der hasst, dass er hasst. Er hasst sogar, dass er hasst. Und dann immer hast du oder hast du nicht? Nee, du hast. Also da, wo du ein Sein hast, bist du schon am Hassen. Also haben ist immer Hass. Immer zu wenig oder zu viel. Passt nie. Keine Harmonie. Furchtbar. Ja, Damen und Herren. Hast du nicht gesehen, bist du weg. Die sagen immer, wenn ich irgendwo bin, oh, du bist so negativ. Ich sage, für mich ist das die froheste Botschaft überhaupt. Das ist, was macht dich mehr fröhlich, als dass du keine Fröhlichkeit brauchst? Laufen wir. Ja, Stuttgart, noch was so dazu? Moment. Im Moment nicht. Oder ich habe ja gestern dein Buch gelesen oder angefangen. Das angefangen. In Deutsch. Und das ist ja schon absolut genial. Aber das. Welches? Das Punkt. Punkt. Ja. Okay. Aber wenn ich das dann lese, dann ist das wie so ein Krimi. Dann kann ich nicht aufhören. Und dann kommt das Gefühl, noch ein Satz, der nächste Satz. Ja, das ist aber. Da ist dann schon alles da und du denkst, das muss dann auch noch jetzt. Ausgesprochen werden. Das muss noch dann als letzter Satz, als wirklich als Abschluss, obwohl es schon längst da ist. Du wirst es aber nochmal bestätigt haben. Ja, als das. Und das ist gut an den Büchern. Ja, ja, die hören nie auf. Da gibt es kein Ende. Nein, keine Pause. Wenn das Ding letzte Seite, dann denkst du... Es war immer da, aber ich habe es nicht gelesen. Es lässt immer alles offen. Und du denkst immer im nächsten Satz, macht es dann einen Abschluss. Aber es schafft, macht keinen Abschluss. Es ist einfach nur der nächste Satz. Ja, und ich denke, im nächsten Satz habe ich es. Aber ich weiß. Nein, du bist es ja eh schon. Ja. Du hast es dann immer noch nicht, aber du warst es die ganze Zeit. Haben wirst du es nie. Ja, ja. Aber du bist immer ganz kurz davor. Ja, genau. Aber das ganz kurz davor sein ist halt nicht, was es ist. dann denkst du, wenn ich jetzt ganz kurz davor bin und das Gewahrsein so in sich, auf sich selbst gerichtet ist, dann muss doch irgendwas platzen gleich. Ja. Dann muss doch irgendwas sich vollkommen auflösen in etwas. Ja. Da darf doch nichts übrig bleiben. Aber es macht's nicht. Es löst sich nie auf. Aber immer kurz davor. Die Erwartung ist immer noch präsent, dass es dann auflöst. Aber dann beim nächsten Buch vielleicht. Das hatte ich in den 70ern mit Castaneda, den Dingern immer. Ja. Beim nächsten Buch. Dann habe ich immer bestellt bei Bücherei und immer wieder angefragt, ist es schon da? Und wenn du dann gelesen hast, dachtest du auch, jeden Moment, jetzt. Jetzt geht der Pajote im Kopf, schlägt er los. Gleich gehst du durch den Adler durch. Dann bist du im Jenseits, bist du hinter dem Weißen der Leinwand. Nicht mehr auf der Leinwand, noch nicht, du bist durchgedrungen. Das ist der Durchbruch. Aber scheiße. Und dann gab es den Don Juan, der ist dann da auf die andere Seite, aufs andere Ufer, hinter den Adler. Und dann nach 10 Jahren ist er wiedergekommen in der Vision von Castaneda, gesagt, bleib wo du bist, das ist auch nicht. Das war dann entspannend. Nee, aber das ist halt, wenn du bist total dann, boah, dein ganzes Fokus liegt dann auf diesem einen. Und du bist so nah dran und du spürst es schon, das ist schon. Du hast schon eine Ahnung davon, einen Vorgeschmack. Aber das Schmecken fehlt. Und ich werde dir sagen, du wirst es nie als das schmecken, was du bist. Du kannst so total, so eine Scheidewand der Wahrnehmung nennen die Buddhisten. Das ist so eine Scheidewand der Wahrnehmung. Die kannst du nicht durchbrechen. Du bist immer ganz nah dran an dem, was du bist. Das ist schon, du riechst dich schon, den Stinker. Und obwohl er gar nicht riecht, ne? Diese Geschmacklosigkeit ist so präsent. Und doch kannst du sie nicht schmecken. Weil es eine Geschmacklosigkeit ist von Sein, die kein Schmecker erlaubt. Weil in der Geschmacklosigkeit von Sein gibt es keinen Seienden. Aber der Seiende ist ganz kurz davor, von dieser Seinslosigkeit. Aber er kommt nicht rein. Ja. Ah. Aber eigentlich willst du doch ein Bier durchgeben, wenn also der Divine Accident ist. Und Der Divine Accident ist, das ist kein Durchgehen. Ja. Das ist einfach nur, aha, das... Wie das Licht des Gewahrseins ist es auch nicht. Das ist nie schafft. Da löst sich einfach nicht, weil da etwas erfahren wird. Etwas ist löst sich, trotz dass es nicht erfahren wird. Nicht weil etwas. Es ist nicht wegen etwas, es ist trotz der Nichterfahrung. Dass du die Scheidewand der Wahrnehmung nie durchbrechen wirst. Dass du nie das erfahren kannst, was das ist. Das ist nicht etwas, was durch eine Erfahrung entsteht. Darum nennt man es ja auch Unfall und nicht durch etwas. Da geht auch keiner durch. Aber warum probiert es das immer wieder? Weil, das haben wir doch vorhin drüber geredet. Jetzt machst du wieder bei dir Beatrix die Geschichte. Ja. Guck dich mal um. Guck dich mal um. Du kannst dich nicht richtig umgucken. Du kannst nicht auf das gucken, was guckt. Aber das versuchst du ständig. Du versuchst dich ständig umzudrehen und dich auf den Seher zu richten. Aber dann denkst du, der Seher ist hinter dir. Dann guckst du nur in irgendetwas unendlich Tiefes im Hintergrund. Dann guckst du in den Hintergrund, der auch nichts für dich bereithält. Weil dann drehst du dich wieder um und guckst in den Vordergrund. Aber das, was ewig sieht, das Auge Gottes, wird sich im Hintergrund nicht sehen und im Vordergrund nicht sehen. Da kannst du noch so viel durchtreten nach hinten. Durchtritt. Wie oft gab es Leute, die darüber gesprochen haben, dass sie dann wie durch eine Dings da ins Prior, ins vor allem Seienden gedrungen sind. Und dann kommen sie wieder und reden hier davon. Wie oft treten sie da durch? Und schon sind sie da. So eine Membrane. Du drehst dich um, dann drehst du dich wieder um. Drehst dich immer um dich selbst, ja, egal wo. Ja. Eine Drehtür. Ein Hotel des Seins. Ja, schwitz. Aber manchmal ist das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Nee. Kann ich dir gleich sagen. Weil wenn da noch eine Frage übrig bleibt, hast du es nicht richtig verstanden. Nein, weil manchmal, du hast geredet, manchmal so wie kurz davor. Ja, aber kurz davor, ja, was? Ich erlebe das manchmal, dass das ganz intensiv dann plötzlich ist alles weg wie eine Explosion. Ja, es ist eine Implosion. Und dann kommt aber das nächste dann. Ja, dann kommt die nächste Explosion. Ja, und das ist aber befreiend. Ja, aber für wen? Ja, für mich. Ja, und? Was ist mit der Geschichte zu halten, was dann implodieren und explodieren kann? Es kann nur ein Bewusstseinstraum sein. Da gibt es Implosion und Explosion. Meinst du, das Sein implodiert und explodiert? Also ist das eine Explosion im Traum? Klar, wo sonst? Wovon reden wir denn hier? Also. Meinst du, im Sein passiert irgendwas? Meinst du, das Sein implodiert in sich und explodiert in sich? Aber die Geschichten sind schön. Es war, als wenn ich implodierte und in der Implosion wurde ich zum Nichts und im Nichts wurde ich zu allem. Wunderbare Bücher wurden darüber geschrieben. Ja. Super Dinger. Ich implodierte ins Nichts und indem ich nichts war, war ich alles. Das ist diese Illusion dann. Ja, das ist Bewusstsein, was dann implodiert ins Nichts und zum Allen wird. Aber welches Sein soll denn da implodieren? In was? Du bist weder nichts noch alles. Weder noch. Und was muss denn deinem Nichts sich als Nichts erfahren, damit es alles sein kann? Ich. Und wo sind denn die ganzen anderen, die nicht implodieren? Du musst erst implodieren. Sonst weißt du nicht, was du bist. Ich sagte, du bist nichts. Da gibt es dann hier Ayashanti und solche Dings, die sagen, you are nothing. You are nothing. Ich spreche Deutsch, nur nothing. Du bist kein Ding. Du bist ein Dingelingeling. Also auch das Nichts ist zu viel und alles ist zu wenig für das, was du bist. Weil in welchem Moment warst du nicht? Und wer muss dann in dem nächsten Moment implodieren und explodieren in was immer und dann diese Einheitserfahrung machen? Ist denn das, was geschieht bei diesen sogenannten Erwachten? So, so, so. Da passiert Implosion, ja. Für den Moment halt. Ja, und dann reden sie jahrelang darüber. Das ist gut. Wenn man nicht darüber reden würde, macht auch nichts. Dann wäre es einfach, wie es ist. Nee, dann ist es auch nicht, wie es ist. Es ist nie, wie es ist. Es ist immer anders. Wie ist es denn? Das ist ja der Fallstrick. Welcher Fallstrick? Die Frage, wie ist es denn? Dann fängt man sofort an zu... Ja, also auch wenn du sagst, es ist, wie es ist, dann bist du schon wieder zweifelhaft. Das ist temporär, könntest du als Aussage dann mal kurz dich drin aufhalten. Aber es kommt bestimmt, es ist, wie es ist, aber dann, ja, wie, was? Ist doch total fragil. Jedes Verstehen ist fragil und ein Missverständnis. Egal wie schön es sich anhört, wie gut es ist oder wie stark, wie solide. Es ist nie solide genug. Und auch wenn man sagt, dann ist es, wie es ist. Wenn ich dann nicht darüber rede und einfach nur Ding. Ja, aber du hast so angefangen zu reden. Reden wir nicht drüber. Ja, reden wir nicht drüber. Das mach mal. Und wer hat denn die Notwendigkeit, nicht drüber zu reden? Wer muss sich dann in seinem Schweigen dann festigen? Und darf nicht drüber reden, weil sobald er drüber redet, verliert das ja vielleicht wieder. Fragen wir mal. Musst du jetzt still sein? So ein Stillemeister gibt es ja. So Meister der Stille. Die dürfen ja nicht mehr reden. Weil es ja gefährlich. Die wollen dich auch nicht verführen mit irgendetwas. Die machen dir ja Angst. Oder haben sie selber Angst? Haben sie Angst, dass sie, wenn sie wieder anfangen zu reden und Blödsinn nur erzählen, dass sie wieder von dem Blödsinn eingesogen werden? Frage ja nur. Ich bin ja nur ein kleiner Karl. Nein, was ich darauf hinweisen will, was immer als Geschichte oder was immer irgendeiner da claimt, also für sich beansprucht, was ist das? Mein. Wo ein Mein ist, was ist da? Ein Relativbesitzer, der irgendwas hat oder nicht hat oder ist. Und jeder Ausspruch und jeder zu sagen, so ist es, ja, was? Oder wenn man noch schweigt, es ist immer scheiße. Ob du was sagst, ist scheiße. Und wenn du nichts mehr sagst, ist genauso scheiße. Weil der Sagen oder Nichtsagende ist immer schon zu viel. Schon das Gewahrsein ist zu viel. Und das Implodierte ist genauso viel wie das Explodierte oder irgendwas. Du meinst, das Gewahrsein ist schon ein innerer Dialog? Das ist schon die erste, subtilste Erfahrung von dir. Aber die subtilste Erfahrung ist schon nicht das, was du bist. Weil eine Erfahrung ist schon eine ist relativ. Verbalisierung. Nein, du musst noch niemals sagen da, aber es ist schon, da fängt der Traum an. Da ist Licht, da ist eine Erfahrung von Licht, von subtilster Erfahrung von Sein. Aber das ist schon was? Es braucht zwei. Und die gibt es nur im Traum. Also da, wo ein Sein da ist, ist schon alles zu spät. Oder wo es schon Sein ist, Bewusstsein, ist schon zu spät. Alles das ist Traum. Wo wir immer drüber sprechen können, was immer wir sagen können, ist Teil der Verwirklichung. Die Wirklichkeit ist nie fassbar. Die würde auch nie sagen, so ist es oder es ist so oder irgendwas. Die würde weder sagen noch nicht sagen. Und ich kann nur darauf hinweisen, die Absolutheit braucht absolut wirklich, aber sie muss sich verwirklichen. Sie hat keine Chance. Aber warum nicht? Aber alle Geschichten, egal wie schön sie klingen, egal wie nah sie der Sonne gekommen sind, egal wie implodiert, explodiert und Einheitsding und irgendetwas, ist alles das war einmal. Ist alles das war einmal. Alle sieben Zwerge, alle sieben Zustände, alle sogenannten Variationen vom Traum sind Zwergenaufstand. Alle Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und jeder will Schneewittchen haben. Reg ich mich wieder auf, wa? Wegen Schneewittchen. Was? Wegen Schneewittchen. Wegen Schneewittchen, ja, die regt mich immer auf. Hat doch mit dem Apfel zu tun. Die einzige Frau, die auch fast am Apfel gestorben wäre, wie Adam. Da denkt man, nur für Schneewittchen muss ich kämpfen. Immer hauen. Spuck ihn aus. Wahrscheinlich ist Adam auch deshalb, weil er einen Apfel noch im Kehlkopf hat, den Apfelding. Adams Apfel. Darum spricht er ständig den Scheiß, muss sich ständig definieren. Vielleicht kommt das daher, dass Adam vom Baum des Wissens gefressen hat und nicht den Baum des Lebens gewählt hat. In der Kabbala sagt er, das ist die Ursünde, dass Adam sich dem Baum des Wissens zugewandert hat und nicht dem Baum des Lebens. Der Baum des Lebens wäre das reine Ich Bin gewesen. Und der Baum des Wissens wäre Ich Bin was. Aber wenn du mich fragst, hat er sich in beiden. Er geht auf beides zu. Es sind zwei Varianten, wie er sich, also er hat gar keine Wahl gehabt, er hat gar nicht gewählt, er hat einfach sich in beiden realisiert. Nicht in nur dem einen oder dem anderen. Aber da in der Kabbala machen sie da die Ursünde draus. Da hat Adam sich halt für den Baum des Wissens. Und dann kam Kain und Abel raus, aus dieser Vereinigung, aus dem Wissen wollen. Die ganzen fragwürdigen Gestalten von oben und unten. Und oh Gott. Ja. Ja. Ich meine, wenn Buddha es den Divine Accident nennt, also den göttlichen Unfall, das hat keiner verhindern können. Das ist wie ein Unfall auf der Straße, es ist nicht, du fährst nicht absichtlich am Baum. Irgendwas muss passiert sein, dass es passiert ist. Also es muss irgendwas, aber für mich ist es schon zu spät. Weil für mich ist das nie wach geworden, das Sein. Es gab da nicht irgendeinen Anfang, ein Wachwerden. Buddha hat nur versucht, dem Sein, was auch immer zu zeigen, guck, sogar Gott hat keine Chance gehabt, um wach zu werden. Auch das Wachwerden ist unvermeidbar. Und wenn das unvermeidbar ist und dich nicht dafür entscheiden kannst, wach zu werden, weil vor dem Wachwerden gibt es keinen Wachen, der sich entscheiden könnte. Also bevor Parabrahman anfängt zu träumen, kann er sich nicht träumen, was er sich träumt und ob er sich träumt. Es ist ein spontanes, aus dem Potenzial sich realisierendes Das. Aber nicht, weil da irgendein Wunsch ist oder irgendetwas oder eine Intention daraus. Es ist einfach. Aber nicht. Und vor allen Dingen nicht aus irgendeiner Notwendigkeit heraus. Dass er sich kennen muss oder. Und doch ist ein absolute, er kann nicht anders, als sich zu verwirklichen oder zu träumen. Es gibt keine Chance, das aufzuhören. So. Also, wenn wir alle keine Chance haben, greifen wir sie an. Jesus, der uns ja angeblich von der Sünde befreit hat. Hat er ja auch. Ich fühle mich seitdem besser. Oder? Als der letzte Nagel und der Speer dann ins Herz drang, da war doch Ruhe dann. 3 Tage zumindest. Naja, jetzt ist da auch ein Hinweis auf der Sohn Gottes, dass er nicht verhindern kann, dass er da am Kreuze hängen muss. Und dass die Menschheit mit ihm macht, was die Menschheit mit ihm macht. Das ist da gar kein, die Hilflosigkeit auf beiden Seiten. Das ist ein Hinweis und das ist natürlich befreit, das befreit dich von der Schuld. Dass auch eben der allmächtige Sohn Gottes eben nicht den Nächsten, was immer als Nächstes kommt, verhindern kann. Das befreit dich von dieser Handlungslosigkeit oder Handels, der Non-Doership, den du da, was auch immer dann. Also die Unveränderbarkeit des Schicksals. Das ist der Hinweis. Und der Krishna in der Mahabharata, wo er dann den Arjuna sagt, du musst auf den Kriegsplatz gehen, du musst deine Feinde umbringen, du musst das machen, die sind schon tot. Keiner kann, auch ich, der alles geschaffen hat, kann es nicht mehr ändern, wie es ist. Also es gibt kein Entkommen. Keine Art und Weise, das zu ändern, wie das, was schon ist. Und Jesus war ein Beispiel dafür, dass auch er musste da hängen. Dann musst du auch wieder aufstehen. Er hat immer Ruhe da hinten gefunden. Und dann musst du in die Richtungslosigkeit des in Himmel gefahren, heißt ja, Himmelfahrt heißt eigentlich, ich weiß nicht, wo es hingeht. Die Richtungslosigkeit. Weil er hat ja immer gesagt, ich habe kein Zuhause, weil auch der Sohn Gottes hat keinen Platz, wo er sein Haupt niederlegen kann. Und wenn er in den Himmel geht, ist ein Synonym für Richtungslosigkeit. Er geht einfach ins Blaue. Und eigentlich, das ist, was ich eigentlich vorstelle, geht ins Blaue. Also Richtungslosigkeit ist euer natürlicher Zustand. Das, was ihr seid, braucht nicht wissen, wo es hingeht. Ihr kommt eh nicht aus dem raus, was ihr seid. Und egal, wo ihr hingeht, da werdet ihr schon sein. Es ist nun mal so. Egal, wo du bist, wirst du sein. Und egal, was du findest, das wirst du sein. Das ist halt dieser ganzen Hinweise. Du kannst dir nicht entkommen, das ist alles. No way out. Und das ist weder gut noch schlecht. Das ist immer so, wie es ist. Aber das ist der Frieden, nach dem du dich sehnst. Aber nicht durch irgendeine Implodieren, Explodieren in eine Einheit oder irgendwas. Da bist du schon wieder auf der Träum weiter, Susi. Hört sich gut an. Das ist einfach, träum weiter, Susi. Suse, Suse. Suse, Duse, Duse, Buse. Nee, von daher war es ein guter Hinweis des Seins zu sich selbst. Es spricht ja ständig mit sich selbst und gibt sich selbst Hinweise. Und die Kreuzigung, die Passion Christi, diese Leidenschaft für irgendetwas ist natürlich auch der Hinweis für das Sein. Dass es sich das anschaut und die Geschichte und dann möglicherweise erkennt in der Hilflosigkeit Jesus. Also des Bewusstseins. Verschwindet es in sich selbst. Und steht auch wieder auf. Jetzt zeigt sie uns ja auch die ganzen 7 Zustände da. Die ersten 3, wo er vom Menschen, vom Schreiner, dann in den Liebesfürst, das Ich Bin's geht, in diesen Einheits-Jesus, dann das Gewahrsein von, und dann am Kreuz im Gewahrsein eintritt und dann als letztes ihn der Vater verlässt, nämlich das Gewahrseinsidee vom Vater, von einem Gott. Warum hast du mich verlassen? Und dann ja, geht er in das Totenreich, in die Abwesenheit. Und auch das kann sein Leben nicht beenden. Und aus diesem ewigen Leben, was er ist, was auch in der Abwesenheit von Lebendigkeit ist, was es ist, tritt er in das Gewahrsein des Gewahrseins. Da ist er Gewahrsein. Dann ist er Geist. Und dann ist er Mensch. Das nennt man dann den wahren Menschen. Also alle 7. Und keine von denen ist mehr oder weniger wert. Es sind eigentlich nur 7 Varianten, wie das, was er ist, sich verfährt. Das ist der Hinweis von Christus. Also kein Leidensweg, ist einfach nur, du, die unverweigerliche nächste Wandel von Variationen von wie sich sein lebt. Und da ist diese Leidensgeschichte Christus ist halt, dass er ihn sich in keinen von den sieben findet oder verliert. Die sind hier und jetzt da. Hier und jetzt sind alle sieben Varianten präsent. Das Einzige, was hier gerade ist, die Wahrnehmung, die sich aus dem Körper raus kameramäßig auf diese erste Ebene richtet und da eine Geschichte draus macht. Das ist auch okay. Das ist nichts. Die nächste Stufe wäre nicht besser. Die Einheitsstufe ist nicht besser oder schlechter. Die ist einfach nur anders. Dann implodierst du wie ein Satori beim Zazen, sitzt du vor der Wand und dann wechselt die Wahrnehmung von dem Körperlichen in den Raum gleichen Geist. Also implodiert ins Nichts und im Nichts wird es alles. Da hat es gar keine. Das ist schon erst die zweite, muss man sich jetzt mal vorstellen. Der zweite Variation von Traum. Der dritte wäre dann die Leinwand zu sein, in dem das Implodieren, Explodieren stattfindet. Die weder beim Explodieren explodiert, beim Implodieren und da vorne Projektion wammelt und du bist immer noch die Leinwand als Wahrnehmung. Und dann das nächste wäre dann prior to conscious, prior, vor dem Gewahrsein zu sein. Abwesenheit von Erfahrung. Und doch bist du. Die machst du jede Nacht im Tief-Tiefschlaf, bist du das. Und jeden Morgen wachst du dann wieder auf. Und manchmal wacht auch keiner auf beim Aufwachen, dann musst du dich erstmal wieder sammeln, damit einer da ist, der wach geworden ist. Zu Anfang ist gar keiner da. Und auf einmal fluppt da rein und dann ist der Tunnel wieder da. Und dann im Tagesablauf, da schnippelst du vielleicht in der Küche rum und so und auf einmal ist gar keiner am Schnippeln. Da ist einfach nur Schnippeln, ohne Schnippler. Und dann wunderst du hinter, was habe ich denn hier wieder gemacht? Und wieder falsch geschnippelt. Oder beim Autofahren, ist auch, du fährst stundenlang und stundenlang, ein paar Stunden fährt keiner und auf einmal wirst du wach und der, oh, wer hat hier, oh, da hätte aber was passieren können. Da müssen wir jetzt. Muss ich beim nächsten Mal aufpassen, dass ich nicht wieder weg bin. Oder beim Sex passiert auch, dann der Orgasmus soll ja dann. Man implodiert und explodiert im anderen oder in dem Raum. Und zwei haben sich angestrengt und beide weg. Wenn sie Glück haben, zusammen. Sonst ist einer weg und einer noch da. Du gehst immer zu früh. Du Schwein, du. Warum musst du immer zu früh gehen? Ich habe die Tür noch nicht auf. Ja, ist bescheuert, ne? Da will man sogar noch zusammen da rein, wo keiner ist. Das nennt man da, aber das Timing ist doch eigentlich unmöglich. Ne? Boah. Die Männer sind eh programmiert, zu früh zu kommen. Das ist ihr Schicksal. Weil nur die haben sich weitergepflanzt, fortgepflanzt. Die zu spät gekommen sind, die sind ausgestorben. Ja, es war, da waren die Frauen schon weg. Weil sie warten auf dich, Frauen warten nie auf dich. Wenn, dann wartest du auf Frauen. Oder nicht? Ist so. Habe ich zumindest, kenne ich aus. Irgendwelche Erfahrungen sagt mir das. Gut, in der Richtung. Manche sagen, ich bin Frauenfeind. Ich mag noch niemals Männer. Geschweige denn Frauen, ne? Müsste ich erstmal mich mögen. Das ist mir zu anstrengend. Sich mögen müssen ist echt anstrengend. Damit einverstanden sein, was man jeden Tag so für Scheiße baut, das ist doch wirklich Wahnsinn. Ist doch unmöglich, sich zu mögen. Man hat sich so oft verarscht in seinem Leben, sich was versprochen und nie gehalten. Wie kann man den Arsch mögen? Ist doch unmöglich. Wie oft, nie wieder, ich nie wieder oder beim Saufen oder irgendwas. Ist doch Wahnsinn. Wie kann man den Arsch mögen, der morgens wach wird? Und jeder, der sagt, ich mag mich, der lügt. Der mag sich noch niemals selbst, geschweige denn wer anders. Das ist einfach nur Rache. Geschlechterrache. Es geht schlecht mit einem selbst und es geht dann noch auch nicht besser mit wem anders. Und meistens geht es schlecht. Nicht. Komm gut. Komm gut und geh schlecht. Mit deinem Geschlecht. Wahrscheinlich heißt geh schlecht, weil das immer irgendwelche produzieren neuere Geschlechter. Das ganze Geschlechter, was dann neue Geschlechter. Das ist eine Schlacht. Schlacht. Damit wieder Soldaten zum Schlachten kommen. Stopp mich! Frag mich was. Sonst komme ich in Form. Ça va? Merci. Okay. Sprich kein Wort Deutsch. Macht aber Yoga hier. That's why it's good. Peacefuler for Yoga. Ja, das hättest du auch noch haben können. Hättest du nicht Deutsch gelernt. So, weiter. Haben wir noch einen Ramana-Bruch von da hinten? Nee. Nee? Heute nix. Kein Nisargata, kein... Das Flächenbewusstsein, das ist... Ich habe mich vorher gefragt, woher kommt diese Energie, die das zusammenhält irgendwie? Ja, für Zusammenhalten, dann müsste es ja zwei geben. Das ist halt das... Wenn es nicht zwei gibt, braucht es keine Energie, um da zu sein. Es braucht keinen Zusammenhalt. Es muss sich weder halten, noch sich entfernen oder verbinden. Weil wenn es da zwei gäbe, wenn das Realität wäre, dann bräuchte es Energie. Aber weil es dann nicht zwei gibt, braucht es auch keine Energie. Und das, was ist, ist Energie oder Leben. Und darum ist es auch unerschöpflich. Vollkommene Unerschöpflichkeit von Sein. Weil es dann nie, beim Verbinden wird nichts verbunden und beim Trennen wird nichts getrennt. Beim diesem ganzen Leben passiert ja nichts. Es ist ja keine Energie, die da irgendwie erschöpft werden könnte. Wenn alles immer da ist, blockmäßig und nie etwas entsteht und nie etwas vergeht, gibt es gar keine, wenn gar keine Bewegung da ist überhaupt und die Bewegung schon, das Zeitliche schon eine Illusion ist, also dass da nie Kommen beim Kommen ist und kein Gehen beim Gehen, wo ist da eine Energie vonnöten? Was muss da, was braucht da was? Es ist immer in sich vollkommen das, was Energie ist oder Sein ist und wird nie verbraucht. Und weil es nie verbraucht werden kann, auch die Suche und das Ganze nicht, kann es auch nicht aufhören. Weil es gar nichts läuft. Es kann auch nichts gestoppt werden, weil gar nichts läuft. Und was soll da implodieren und was soll da explodieren? In was? Fragen. Und da gibt es das Bild vom tanzenden Shiva. Vom Tanzen, wo dann die Funken sprühen und die Mantras und so. Ja, das. Darum nennen sie mich den Antikrishna, weil ich das alles sage, alles Theater der Untertassenwelt. Ja, Shiva ist ein schöner Traumgestalt. Der funkensprühende Shiva und das Licht von Shiva. Wir haben die sieben Zwerge. Was? Ist so nett. Und Krishna mit seinen Gopis. Und Kühe, ja, ich war ja auch mal ein bisschen Krishna mit meinen Kühen melken. Ich weiß ja, wie es ist, Krishna zu sein. Krishna, Krishna, Krishna. Ich melke meine Kühe. Und dann verkaufe ich die Butter. Es ist alles, was ist hinter... Es ist so leer alles dann, es ist so leer. Es ist so... Leger. Es ist doch leer. Total leger. Weil die Märchen sind doch auch... Was? Zur Unterhaltung da. Zur Unterhaltung. Ja, und Krishna genauso. Ja, genau. Da, was meinst du, warum der seine Flöte da bläst und seine Kühe tanzen lässt? Und die Gruppe ist, weil ihre Haare schwimmen. Und dann ist Fahrt, so nichts mehr als Fahrt. Ist doch eine runter, das ist eine schöne Unterhaltung. Ja, Unterhaltung. Aber ist doch nichts drin. Ja, das ist nicht. Das ist ja, also. Guck in den Spiegel, dann hast du Krishna vor Augen. Ja, was? Du willst immer, dass ein hübscher Junge mit Locken und Ding und Blau. Und dann guckt man in sich in seinen Spiegel und denkt, na, das ist jetzt. Das Schlimme ist, du hast halt eine Vorstellung, wie Krishna aussieht oder wie das Selbst oder Shiva aussieht, weil du da Bilder gesehen hast oder irgendwas. Und du hast irgendwas gelesen, wie es dann sein muss, wenn du erleuchtet bist. Und du weißt irgendwie durch Bücher, wie es zu sein hätte, wenn, dann. Das ist deine Hypnose, in der die sich befindet. Die Hypnose von einer Vorstellung, wie es zu sein hat. Oder ich müsste jetzt wie Ramana irgendwo dann sitzen und ganz still und denken, ja, aber das ist doch die Hypnose. Du musst dann nur im Berg laufen, jeden Tag einmal mit einem Neppi, mit einer Windel rum und einer Ding in der Hand. Wenn du das nicht machst, bist du nicht realisiert. Das ist der Standard, den Leute bauen. Aber genau wenn man ihn gefragt hat, was muss sein um das? Ja, wer weiß das? Wer macht den Standard, wie etwas zu sein hat? Wie muss sein, um zu sein? Wer hat da irgendeine Regel aufgestellt? Wer macht die Regeln? Und wer? Gerade er hat diese Antwort gegeben. Wer macht den Standard? Wie muss ein Erleuchteter sein? Wie muss das sein, um zu sein? Darf es sich nicht mehr um Frauen kümmern oder irgendetwas? Ist das Sein nur Sein, wenn es keine Frau mehr hat? Frage. Wenn es sich nicht mehr durchdringt? Ist das reine Sein nur rein, wenn es sich nicht mehr durchdringt? Fragen wir mal. Weil da gibt es viele Ideen. Die schwingen auch noch in allen mit. Das ist nicht irgendwas, was man loskriegen kann. Da muss doch die ganze Tendenz, das fleischliche Gelust, die ganze Lust, das muss doch alles zur Ruhe gekommen sein. Es muss doch vollkommen in sich ruhen, sonst kann ich doch nicht sein, was ich bin. Oder? Frage. Schweiz, ne? Wenn da noch ein bisschen Käse ist, kann ich dann erleuchtet sein? Ne? Ja, fragen wir mal. Hat Sein, verlangt Sein etwas von dem Sein, damit Sein sein kann? Also von dir? Oder hast du eine Vorstellung davon, wie es zu sein hat? Nein. Doch, klar hast du die. Jetzt gib nicht an. Ist es wie wenn... Nein. Nein? Nein. Ja? Ja? Sag mal ja. Ja. Ich hab ja noch. Jetzt kommt aus Nein wird Nee. Ist was im Kopf rumgegeistert. Weil wenn jemand dann meint, er ist erwacht, und er hat es geschafft, gibt es dann in die Arroganz? Na, dann ist das die Arroganz. Nö. Das ist schon vorher Arroganz. Da muss es gar nicht reinkippen. Ich glaube, der Arroganteste ist, der denkt, er wäre nicht erwacht. Also ein arroganter Nicht-Erwachter kippt in die Arroganz des Erwachten. Es ist doch schon sehr arrogant, dass man denkt, man wäre nicht erwacht. Dann fühlt man sich schon etwas Besonderes. Man denkt, ich bin nicht erwacht, ich bin ja noch ein kleiner Wurm. Und das ist die arroganteste Form der Arroganz. Ja, guckste. Die Demut ist die größte Arroganz. Ja. Deswegen ist das dann die Arroganz. Die Arroganz. Nicht ganz zu sein. Arroganz. Ja, ich meine, Arrow ist ein Fehler, ganz. Also ein Fehler im Ganzsein. Arroganz. Darum eruiert man auch immer. Ja, deshalb ist immer alles nicht in Waage. Man ist dann ganz arrogant als Nichterwachter und genauso arrogant, also so intensiv wie man nicht erwacht ist, ist man dann arrogant intensiv erwacht. Genau, das meine ich. Wisst ihr? Ja. Jetzt haben wir. Der vorher richtig tief gelitten hat, ist natürlich dann im Nichtleiden am arrogantesten. Ich leide nicht mehr. Dann läuft er rum, leidest du etwa noch? Oh. Wenn du erstmal da bist, wo ich bin, dann sprechen wir uns nicht mehr. Und wir zusammenstehen. Ja, das gehört dazu, ne? Also der Selbstmitleidige da vorhin, der wird dann genauso dann, wenn er aus der Mitleid raus ist, auf die Mitleidigen schauen. Also was sich selbst erhöht dann. Es erniedrigt sich selbst und dann erhöht es sich. Also und das, was sich selbst erniedrigt, erhöht sich auch damit. Die sich selbst erniedrigen, werden erhöht werden. Ja, ja. Nicht erhört, erhöht. Das ist ja die Höhe. Ja. Ne? Nee. Neti, neti. Ja, Bayern. Alles klar in Bayern, ne? Bist froh, dass du hier bist, oder? Bist du eigentlich im Überschwemmungsgebiet? Hast dich noch gar nicht drum gekümmert, oder? Das sind Mütter von heute. Nein, die sind ja beim Papa, ne? Der sagt, dann soll der sich auch kümmern. Immer kümmern lassen. Die hat echt, ja. Wirklich einfach, der kann doch nicht arrogant sein. Aber weil er nicht arrogant ist, das ist ja seine Arroganz. Wenn er so tut, als wenn er nicht arrogant wäre. Wenn er alle umarmt. Ich umarme jetzt alle, ihr seid alle ich. Vorher war vorher nicht alle ich. Aber ich denke, wenn jemand erwacht ist, da ist... Ja, wie jemand. Mehr. Was ist dann? Da ist dann nichts mehr. Wie also, nichts mehr? Also so solche Gefühle von Arroganz oder so. Ja, aber das ist so das Arroganteste, weil er sich nicht mehr arrogant fühlt. Und die anderen merken das auch. Und die anderen... Ich denke, in dem Zustand gibt es keinen mehr, der sich noch fühlt. Ja, aber keiner ist doch immer einer zu viel. Das noch. Auch das noch. Das heißt, das Wort schon keiner, in keiner ist immer noch einer. Es ist was Neues, es ist anders als einer. Also keiner ist anders als einer. Aber weil es anders ist, ist halt auch keiner immer noch einer. Immer was Verschiedenes. Was? Sind Leichen. Also da ist eine Leiche, da ist keine Leiche. Aber auch keine Leiche ist eine Leiche. Weil sie verschieden ist von einer Leiche. Die Form und die Nichtform. Nichtform ist verschieden von Form, aber Nichtform ist genauso Leiche wie Form. Das verstehst du nicht. Ist auch nicht für dich. Auch nicht für alle irgendwen anders. Aber es ist halt nicht. Du möchtest es halt immer noch in Kästen haben. Da kommst du mir zurecht. Wenn es da gar keine Kästen mehr gäbe. Eine Kastenlosigkeit, also eine vollkommene Hierarchielosigkeit, da kommst du nicht mit zurecht, weil du denkst dich in Kaste. Weil wenn es für dich keinen Erwachten mehr gäbe, gibst dich auch als Unerwachten nicht. Und da würdest du einen Teufel tun, dass du das zulässt. Stimmt. Ja, das ist nun mal der Trick des Unerwachten, weil er ist ja nur unerwacht. Er kann verbleiben als in dieser Illusion, wenn er die andere Illusion noch auch für wirklich hält. Du brauchst immer das eine und das andere. Sonst kannst du als kleiner Geist oder als Leiche gar nicht auf dem Friedhof sein. Ja. Also keiner ist immer noch einer zu viel. Da gehst du jetzt heute Nacht mal in dich. Und dann sprechen wir uns morgen wieder drüber. Ja, es ist nicht so einfach. Es hat auch keiner versprochen. es ist viel einfacher, als du dir denkst. Das ist das. Du musst ja ziemlich eine Fabrikation von Ideen ständig am Laufen halten, damit du als Fabrikant übrig bleibst. Die ganze Fabrik, du brauchst eine ganze Fabrik von Fabrikationen, von Konzepten, damit du als erstes Konzept überleben kannst. Und Teile dieser Konzepte sind Erwachten und Nicht-Erwachte. Und wenn wie die wären und wie das sein sollte und wenn da keiner ist, wie es dann wäre, wenn da keiner ist. Und dann für wen ist es dann so, als wenn da keiner ist? Und welches Sein braucht dann, dass da keiner ist, um zu sein? Und welches Sein ist dann besser, das ohne und mit einem? Ist die Anwesenheit von einem für das Sein schlechter als die Abwesenheit von einem? Fragen über Fragen. Da soll man mal mitkommen, ne? Und es dreht sich und dreht sich. Der Geist fummelt und fummelt. Der puzzelt und puzzelt. Kommt nie zu Ende. Er kommt nie zu Rande. Weil da, wo er denkt, da ist der Rand, da geht es immer weiter. Wie der Seemann, der über die sieben Meere fährt. Er denkt, da ist der Horizont, da muss ich hin. Und wenn er wieder da ist, wo der Horizont ist, gibt es einen neuen Horizont. Und dann geht er immer rund und fährt und rund und rund. Und der Seemann und sät und geht nichts auf. Auch nach dem Tod. Hört das dann nicht auf, die beiden Pole von ja? Warum sollen die. Hat sich seit dem Tod von Jesus oder dem Tod von Ramana irgendetwas aufgehört? Na, zumindest der Körper von Jesus. Ja, weil das hat er ja gesagt, also der Körper ist ja gestorben und trotzdem, da seine Natur ist deshalb nicht gestorben und dann ist er wieder auferstanden. Aber unser Körper gibt uns ja erst die Möglichkeit, uns zwischen diesen Nicht-Erwachen, Erwachen, ja, als Kamera. Positiv, Negativ, ja, ja, Nein zu bewegen. Als Kamera, als Sinnesorgan, aber ist doch nicht das, was du bist. Du bist doch nicht beim Geboren geboren worden. Du bist nicht beim Sterben sterben. Der Körper, die Kamera ist geboren. Das Instrument wird geboren. Und dann das Instrument hört auf zu funktionieren und dann kommt was anderes. Kriege ich ein neues Instrument? Nee, dann ist irgendwas anderes. Die nächste Erfahrung passiert automatisch. Das heißt nicht, dass du als nächstes, kannst du als Wurm oder irgendwo, oder als Sonnenuntergang dich als nächstes erfahren. Das Sein hört doch nicht damit auf, wenn dieser Körper weggeht. Es hat nicht angefangen mit dem Körper, es wird auch nicht aufhören. Nein, nicht das Sein, aber dieser extreme Zustand, in dem man sich als Mensch irgendwie befindet. In welchem extremen Zustand bist du denn? Ja, immer dieses Erwachen, Nicht-Erwachen, schlecht, gut. Man bewegt sich ja immer wie auf so einer Achterbahn. Ja. Und als Sonnenuntergang, da gehe ich auf, gehe ich unter. Du gehst in dem. Ich habe keinen Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang. Das hört sich gerade so an. Ich glaube, der Sonnenuntergang geht nie unter. Der ist immer. Wahnsinn, ne? Möglicherweise ist das Sein wie ein Sonnenuntergang, wo nichts passiert, weil es immer untergeht. Ständiges Untergehen. Es geht nie auf, es geht immer nur unter, aber mit Untergehen, es geht nie unter, es geht nicht richtig unter. Ein schönes Bild, ne? Die Sonne scheint und die Sonne geht immer unter, aber geht nicht unter beim Untergehen und die geht nicht auf beim Aufgehen, weil es ein Fixstern. So ist das selbst, die Sonne ist wie ein Fix. Die geht nie auf und geht nie unter und doch denkst du, du nennst es Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, obwohl gar nichts untergeht und nie was aufgeht. Und so kannst du möglicherweise als Hinweis. Passiert nichts. Du hast immer eine Erfahrung, aber durch die Erfahrung passiert nichts. Also es hat keine Konsequenz. Du hast die Erfahrung, dass die Sonne untergeht, aber es gibt keine Konsequenz. Die Sonne ist immer noch die Sonne und beim Untergehen nicht untergegangen. Und beim Aufgehen nicht aufgegangen, weil sie gab es danach und davor. Und das ist, was du bist. Deine Natur. Also dann erscheint dieser Körper und die ganze Welt in dem und das ganze Ding. Und dann geht er wieder weg und du bist immer noch, was du bist. Und dann kommt das Nächste. Und nichts ist passiert. Und keine Konsequenz. Ja. Und dazwischen gibt es viele Implosionen, Explosionen und extreme irgendwas und verliebt und unverliebt und Heirat und Kinder kriegen und Geburtskanäle bis zum Umfallen. Finde ich gut. Ein unendlicher Geburtskanal. Jeder Moment wird geboren aus sich selbst. Tut's dem sein weh? Hat es Wehen? Nein. Kommt einfach wie von selbst. Tschup, tschup. Der nächste Moment. Tschup. Weil er möglicherweise nie geboren wird und schon da ist, darum tut es nicht weh. Aber allein, dass die Idee, dass da beim Kommen was kommt, das tut schon vorm Kommen weh. Da hat man schon eine Ahnung, wie es sein könnte. Ne? Boah. Ja, es sind wesentliche Fragen. Was passiert nach meinem Tod? Ich kann nur sagen, schau doch einfach mal. Du wirst es dann schon sehen. Wahrscheinlich gar nichts. Passiert wieder nichts. Wieder ist nichts passiert. Wie beim Dalai Lama dann. Dann kommst du als 16. raus. Irgendwo. Der kann sich wissen daran erinnern, was wer vorher war und welche Klingel er hatte und welcher Ding, Gebetsding und sein Stock da. Muss er wieder da rumsitzen, muss sein Tibetern sagen, ist alles nicht so schlimm. Wartet noch ein bisschen, die Chinesen werden müde. Irgendwann sind sie auch weg. Gelassen. Wenn ich in diesen menschlichen Körper reinkomme, dann kann ich auch keine andere Erfahrung machen. Oh, du, ich sag dir, in deinem Körper da, was meinst du, wie viele Billionen von anderen Lebewesen in dir rumkreuchen? Oh, Bakterien. Jeder Hautfetze ist, da ist ein anderes Universum, sage ich dir. Man denkt immer, man ist alleine. Keine Chance. Jede Gemütsregung kommt in den Därmen, kommt sie in Gang. Die Bakterien entscheiden, wie du dich da oben fühlst. Deine Gemütsverfassung, dein ganzes Ding wird von dieser ganzen Konglomerat von Lebewesen und dann da oben als Erfahrung, hallo, hier bin ich. Du weißt gar nicht, wo es herkommt. Ob die Bakterie gerade einen schlechten Tag hat oder so. Die eine von links und alle anderen ansteckt. Ja, weißt du das? Keiner kann es wissen. Und dann hast du Candida da, irgendeinen Pilz, der dich überflutet und hast eine totale Depression, weil der Candida natürlich viel Raum ist, much room, aber nichts drin. Ja, die moderne Wissenschaft ist ja schon wirklich sehr weit mit wie heißen die Dinger, die Steuerungsmechanismen, wie die funktionieren dann mit der DNS und RNS und Ding und wo die dann gezeugt wird und wo das verändert wird und wo das dann auf deine Drüsen wirkt und welche Hormone ausgeschüttet, welche Adrenalinschübe dann oder das Gegenteil von Blitzen im Kopf und bap, bap, bap, bum. Du bist total fremdgesteuert. Du weißt gar nicht, welche Bakterie dich gerade steuert. Oder welches unter welcher Achsel du die gerade. Es muss immer so eine Volksabstimmung erst geben, damit irgendwas passiert. Und dann denkst du warst das. Dann denkt sich einer wieder, er war das. Allein da ist es doch schon total offensichtlich, dass keiner was beherrscht. Du kannst doch nicht mal darüber entscheiden, ob du heute aus den Augen gucken kannst, ob sie nicht zu dick sind von irgendwas. Wer will das nicht? Aber kannst du? Ja, also. Man tut halt so, als wenn. Als ob man irgendwas in der Hand hat. Aber. Der Wittgenstein, der hat einen schönen Hinweis da. Du kannst nicht wollen, was du willst, und Gott kann auch nicht wollen, was er will. Und alles andere ist die Totalität. Und Totalität weiß nicht, wo die anfängt, wo die aufhört. Du weißt nicht, welche Bakterie und die, von wem die gesteuert wird und welches Ding. Alles ist, du kannst sagen, der letzte Stern, die letzte Sternschnuppe vom 7. Planeten, Universum, Komet, tralala, entscheidet genauso darüber, was hier passiert, wie du da. Ist alles diese Quantentheorie, die sagt total, dass die Partikel da sind nicht verschieden von hier. Das, was da ist, ist hier und entscheidet genauso mit, was überall passiert. Also wo ist da dann mein Leben? Dieses Kleine, oder wenn du das bist, was das ist, dann entscheidest du absolut alles, aber du hast gar keine, du weißt gar nicht was. Du bist das Allentscheidende, aber du entscheidest nichts. Du bist die Totalität als die Natur der Totalität, aber als Natur der Totalität gibt es keine zweite Totalität, die die erste Totalität beherrschen könnte. Also du herrschst alles, du beherrschst alles, indem du es bist, aber nicht indem du ein Herrscher des Reiches bist. Du bist das Reich, aber reicht dir das nicht? Und denkst noch, du bist Reich Ranitzky oder so. Man will ja mal wissen, was man beherrscht. Und dadurch, dass ich es dann nicht weiß, macht mich das wieder unruhig. Darum kommt das deutsche Sprichwort immer wieder gut: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber trotzdem muss ich auf Toilette. Muss man bloß rausgehen, dann wird wohl. Aus der Haut. Ich bin wieder da. Er ist wieder da. Er ist wieder hier. Susanne, wie hieß die? Berühmtes Lied von Rosenberg. Marianne! So. Nee? Doch, ich kenne das Lied. Ach so. Das war auch ein Hit. Er ist wieder da. Jeden Morgen geht das, ne? Er ist wieder da. Ja, genau so. Er war nie wirklich weg. Hat sich nur versteckt. Dann reckt er sich das. Ein Recke. Rektor. Ja, noch was aus der Schweiz von Implodierten. Aber es ist gut, es ist immer Wahnsinn. Habe ich auch früher für die absolute das absolute Implodieren in die absolute Losigkeit, die keiner schaffen kann. Über die kann keiner reden, weil es gar nicht notwendig ist, weil du das schon bist. Das ist keine Erfahrung. Und wenn Implodieren eine Erfahrung ist und dann im Implodieren eben dieses Einheitsexplodieren stattfindet, dann ist es halt Traum. Das andere ist Christa. Meinst du, da geht es dann besser, wenn du über deine Nerven streichst? Ich streichle mich lieber selber, bevor es kein anderer tut. Ne? Hört sich auch gut. Macht man ja gern. So. Man denkt sich. Was? Ne? Na, nur singen? Ja, renne Wattle. Gut. Noch was aus der Ecke hier? Wenn als Person sind wir total ohnmächtig. Auch als Gott sind wir ohnmächtig. Wir sind schon als einer sind wir ohnmächtig. Nee, auch als Gott sind wir ohnmächtig. Auch als der absolute Gott, die absolute Allmacht ist ohnmächtig. Die hat keine Macht, die ist die Macht. Aber sie hat keine Macht. Das ist das Wesentliche. Ja, genau. Und weil sie keine Macht hat, kann sie auch nicht keine Macht ausüben. Auf was? Dann müsste es ja auch etwas anderes geben als das. Es müsste ja einen zweiten Gott geben, auf dem der erste dann eine Macht hätte. Diese Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, das ist die Natur oder dein natürlicher Zustand. Oder deine Natur überhaupt. Das ist Frieden. Der Rest ist Traum vom Krieg. Und im Traum vom Krieg gibt es nichts zu kriegen. Im Traum von Haben, Traum von Krieg, Traum von Beherrschen, Traum von irgendetwas. Das ist aber alles Traum. Aber auch Erscheinung im Sein. Es sind Erscheinungen des Seins, aber Sein. Wie das Sein erscheint, macht das Sein nicht seiender. Oder nicht seiender. Also ob das Sein ist oder nicht ist. Also das absolute Sein muss noch nicht mal sein, um zu sein. Also es ist im Nichtsein genauso sein wie im Sein. Und weil im Grunde nichts passiert. Also nichts verändert sich im Verändern oder das Ganze ist halt. Die Absolutheit ist immer absolut. Und Absolutheit ist halt absolut keine Notwendigkeit für irgendeine Änderung. Und das ist das Einzige, was es wert ist zu sein. Was keinen Wert hat, was Wert ist. Also die Qualität, das Nominale ist halt die Schönheit zu sein, aber keine zu kennen. Aber sobald du Schönheit kennst, kennst du Hässlichkeit. Sobald du Wissen kennst, ist es Nichtwissen. Und das ist Traum. Samsara, was immer du es nennst. Aber die Natur vom Samsara ist auch Wissen. Auch die Natur von Ignoranz ist Wissen. Aber... Und das ist, was du nicht nicht sein kannst. Und der Rest ist unter ferner Liefen. Ne, Christa? Stimmst du mir bei? Ja. Gut. Ich muss immer darauf achten, dass sie mir auch beistimmt. Weil sonst schläft sie mir ein. Es ist zu einfach. Weil es gar kein Fach hat. Darum ist es so einfach. Auch einfach ist einfach zu viel, aber man möchte es immer einfach haben, aber dafür macht man es halt so kompliziert. Fächert man noch rum. Windig. Dann will ich überwinden. Ja. Oder noch was? Es ist alles schon gesagt, aber darum kann man weiterreden. Oder aufhören. Nee, klappt nicht. Das Sein wird nie schweigen mit sich. Also es ist schön. Muss nicht sein. Muss nicht. Warum? Warum soll es schweigen? Ich sage immer, ich rede schon nach nichts. Ich rede schon nicht, wenn ich schlafe, das reicht mir. Wo war dein Bauernhof? Weserbergland. Wird schon damals verwesen. Weserbergland. Bitte? Bist du immer noch da? Nö, nö. Schon seit 40 Jahren nicht mehr. Keine Kühe mehr. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich werd wahrscheinlich doch irgendwo Kühe melden. Aber nicht als das, was ich denke. Im Moment. Aber wer weiß. Irgendetwas von mir hat auch ein Euter in der Hand. Gerade jetzt. Man muss nicht alles Kuh sein. Oder wie war das? Nee, man weiß ja wirklich nicht, was passiert. Ich weiß, wenn du mich fragst, ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich nicht bin. Und ich weiß auch nicht, was ich bin und was ich nicht bin. Vollkommen Ahnungslosigkeit. Also ich weiß auch nicht, ob es mir gut oder schlecht geht. Und wenn mich Leute immer fragen, wie geht's dir? Ich muss immer faken, ich muss also immer Falsches sagen. Also dann sage ich manchmal falsch gut und manchmal falsch schlecht. Einfach nur, weil man eine Ruhe haben will, antwortet man. Aber nicht, weil man eine Aussage treffen will. Dann ist die Frage, will ich heute Ruhe haben oder nicht? Weil wenn ich Ruhe will, es geht schon. Dann ist er zufrieden. Oder ich sage, es geht mir scheiße. Was? Will er eigentlich gar nicht wissen, aber... Und dann muss ich auch irgendwie so tun, als wenn es mir so geht. Das ist dann schon sehr anstrengend. Aber manchmal überwinde ich mich. Es ist nämlich sehr harte Arbeit, dass es einem schlecht geht. Da muss man ganz schön dran arbeiten. Dass der andere einem das auch glaubt. Das Gesicht muss sich dementsprechend verhalten, die Muskeln muss man so anziehen, dass man alles hängen lässt. Oder die Energie muss man zurückfahren, damit man auch ein bisschen energetisch niedrig erscheint. Heute. Man muss beladen wirken. Das ist alles Schwerarbeit. Damit der andere einem wirklich auch glaubt, dass er einem wirklich nicht fragt, dass man ihm helfen könnte vielleicht. Dass er gar nicht erst fragt, dass er was von einem will. Ja? Ich sage ja nur, wie ich... ihr kennt ja das Schauspiel. Oder wenn er zu Einstellungsgespräch geht, Energie aufladen, energetisch erscheinen, dann da sitzen. Vor der Hochzeit. Nach der Hochzeit. Dem was? Haschen nach dem Wind. Ja, ja, haschen nach dem Wind. Hasch mich, ich bin der Frühling. Also du hast immer den perfekten Schauspieler vor dir. Der spielt die Rolle so perfekt, dass er selbst dran glaubt. Absolut. Das ist hier, guck dir das Bewusstsein an hier. Spielt jede Rolle von jedem Ding, aber absolut perfekt. Und jeder kriegt den Oscar hier. Absolut die Goldmedaille im Sein. Die spielt Hamburg, vollkommen klar. Christa spielt Bayern. Beckers Tochter. Jeder hat die Rolle vollkommen... Schon beim Geboren wird man reingedrückt in die Rolle. Im wahrsten Sinne des Wortes wird man reingedrückt. Manche wollen auch gar nicht, aber die werden dann besonders gedrückt. Mit einer Zange geholt. Ja, Zangen geboten. Das ist dann ihre Zangenrolle. Ich bin nur so, weil ich mit der Zange gekommen bin. Oder dich hat der Esel im Galopp verloren. Interessant ist es aber, wenn man auf die Frage, wie geht es dir, antwortet blind und schlecht, ist oft der Gegenüber leicht irritierend. Das ist eine gute Technik dann. Könnte man ins Gespräch kommen. Das sind Flirt-Taktiken. Aber man kann sich auch jemand damit distanzieren, so Distanz halten. Genau. Erstmal subtil werden. Ich bin jetzt ganz subtil. Ich bin weder nahbar noch unnahbar. Mal gucken, was er damit machen kann. dann mal, lass dir was einfallen. Ja, man spielt ständig seine Verführerrolle. Im Freudenhaus des Seins. Tja. Da liegen sie, gucken sich. Er hat die Beugehaft. Das ist auch jetzt Jesus mit dem Kreuz. Die Stellung ist natürlich einladend für einige. Johannes, pass auf, wer hinter dir ist. Das kann man nicht überall machen. Fühl dich halt wie zu Hause, ne? Und Anastasia, was machst du, wenn er das so macht? Kann man sich dann so draufsetzen? Der Und dann reitet er nach Laramie. Zorro! Aber Johannes ist ja eine Ziege, ne? Man kann auf Kühen kann man reiten, aber auf Ziegen ist es echt schwer. Was? Die Schweizer Experten. Hast du auch schon mal auf dem Ziegenbock geritten? Der. Das stimmt. Bei der Ziege an den Hörner halten, ne? Das kann man in der Schweiz. Schwäbische Eisenbahn kommt dann wieder. Jetzt. Hängt nur noch der Kopf hinten dran. Gut. Noch eine Frage in irgendeiner Rolle? Sag mal gut, da kommt die Sucherrolle ist eine sehr bekannte. Ne? Da gibt es dann Sucherfragen. Da muss man erstmal wieder in seinem Skript durchgucken, welche Frage habe ich denn noch nicht gestellt? Welche ist denn noch dran? Habt ihr eure Rolle nicht gelernt? Kommt jetzt Fragen raus. Oder seid ihr von der Rolle? Braucht ihr eine Soufflöse? Manchmal braucht man eine Soufflöse, ne? Geht man zum Berater irgendwo. Eheberater. Coach. Ja, Christa ist Coach. Nein. Manche sind Coach und manche sind Couch. Ne? Ich bin mehr Couch. Couching Tiger, nicht ein Tiger auf der Couch. Ja, gut. Noch was? Nö? Nee? Okay. Über die Ohnmacht Gottes, die Ohnmacht der Allmächtigkeit. Red gern drüber. Das ist einer meiner Lieblingsthemen. Ja? the Almighty, die Allmacht Gottes. Man denkt immer, dann ist wirklich einer da, der kann dir helfen. Der kann sich nur immer selbst helfen, der Arsch. Das muss ich mal vorstellen. Man betet zu einem, der sich nur immer selbst helfen kann. Das sind Vorstellungen, ja. Man denkt, da ist da oben so ein alter Typ da, der braucht nur mal eine Wimper zucken und schon hast du deine Millionen auf dem Konto oder so. Oder dein Rückenleiden ist weg oder der Fernseher läuft wieder. Es gibt so banale Dinge dann, warum Leute beten. Ich auch. Das letzte Mal mit 6 Jahren habe ich gebetet, damit der Fernseher wieder läuft. Das war der beste Grund. Weil der Cookie gab es im Fernsehen. 77 Sunset Strip. Das wollte ich unbedingt sehen. Und die Kiste lief nicht. Ich, Gott, wenn du mich jetzt einmal, wenn das einmal läuft, dann glaube ich an dich. Dann muss ich doch schlagen. Dann liefer. Helf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ne, Christa? Sagt man so. Sagt man so. Ja, wer soll dir sonst helfen? Ne? Die Evangelischen sagen das mehr. Ja? Als die Katholischen. Ja. Man gut, dass ich Evangelie bin. Katholisch. Ja, gut. Alles klar. Na gut. Oder auch nicht. Noch ein anderer Tricks im Trixi? Trickser? Nee, im ja. Moment nicht. Das kann man nie ausschließen. Aber. Man kann sich ruhig mal ausschließen. Ist man draußen? Und dann? Gut. Ja, empty, nichts zu tun mit, nothing to do with that. That's why they call crowds. Crowds. Dauerkrauts. Krauti. Some question from Kazakhstan? They have no question anymore. One question when you will say good appetite. Yeah. That comes soon. Yeah. That's the best answer I can give you. Is it ready? Yeah. Oh, thank you. He likes you. So, then, haut rein. Like, in Germany, it says, when in Germany you say, like, beat it up. Hau rein, bon appetit. Hau ins rein. The Germans always are fast eating, yeah, because work is waiting. Yeah.